Wer auf der A61 nach Koblenz fährt, passiert kurz nach Köln den Gutshof Klein-Altendorf. Agrarforscher der Universität Bonn erproben hier den Anbau exotischer Nutzpflanzen. Ralf Pude, Geschäftsführer der Lehr- und Forschungsstationen, stapft in festen Schuhen einen Feldweg entlang. Aus der feuchten Erde rechts davon sprießen mannshohe Stängel mit schmalen Blättern obendran. Chinaschilf oder Miscanthus heißt der grüne Hoffnungsträger. Ja, und das sind jetzt hier einjährige Pflanzen, also im Frühjahr gepflanzt. Und wenn Sie sich anschauen, unten die Pflanze, das war mal ein Trieb. Mittlerweile sind das so um die 20 Triebe. Sie sehen, die Pflanze füllt die Fläche langsam aus. Die Pflanzen wachsen zueinander, werden jetzt im ersten Jahr so ja, fast nicht ganz, knapp 2 Meter hoch. Auf Tennisplatz großen Parzellen hat Ralf Pude Mitte Mai 2008 25 verschiedene Chinaschilfsorten gepflanzt, um herauszufinden, welche am schnellsten Biomasse produziert. Das rasante Wachstum der asiatischen Großgräser fasziniert den 40-Jährigen seit seiner Diplomarbeit. Wenn Sie hier nächstes Jahr hinkommen, dann werden die schon 3 bis 4 Meter hoch sein. Und dort hinten sehen Sie die älteren Bestände, die sind ohne weiteres schon mal 4 Meter hoch. Das anspruchslose China-Schilf wächst überall, wo auch Mais gedeiht. Die 3-jährige Pflanzung weiter hinten in Richtung Autobahn ist ein undurchdringliches Dickicht, in dem sich Rehe und Fasane wohlfühlen. Ja, die Pflanze ist einmal mehrjährig, kann also völlig extensiv angebaut werden. Sie pflügen die Fläche einmal und dann 20 Jahre nicht mehr und ernten nur noch jedes Jahr. Und sie haben dann einen sehr, sehr hohen Ertrag von bis zu 20 Tonnen Trockenmasse pro Hektar. Unser Miscanthusbestand bindet immerhin 30 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr. Und das schafft kaum eine andere Ackerkultur hier bei uns in Deutschland. 20 Tonnen Trockenmasseertrag pro Jahr und Hektar. Das entspricht dem Äquivalent von 6.000 bis 8.000 Litern Heizöl. Dabei schien es vor 10 Jahren noch völlig aussichtslos, die Turbogräser in Deutschland zu kultivieren. Die erste Euphorie über die Exoten war Katerstimmung gewichen. Das Biomassewunder aus China vertrug den deutschen Winter nicht. Die meisten Forscher wandten sich deshalb anderen nachwachsenden Rohstoffen zu. Miscanthus war out. Doch Ralf Pude blieb bei der Stange und fand heraus, warum einjähriges China-Schilf im Frühjahr nicht mehr austrieb. Nicht die Kälte machte den Pflanzen zu schaffen, sondern ihre verwirrte innere Uhr. Ein Problem, das sich, wie Pude während seiner Doktorarbeit herausfand, vermeiden lässt, indem man statt Samen zu säen fingerdicke Wurzelstücke pflanzt. Die Fachwelt quittierte diese Entdeckung mit Skepsis. Ja, also das ist halt oft als Forscher so, dass die Sachen, die man erforscht, nicht unbedingt geglaubt werden. Und ich musste da schon sehr ungewöhnliche Wege gehen. Fördermittelanträge für Miscanthus-Forschung wurden jahrelang kategorisch abgelehnt. Ralf Pude musste sich von Stelle zu Stelle hangeln und seine China-Schilfversuche mit anderen Projekten querfinanzieren. Ich habe dann zum Beispiel in Polen und das vor Winter Miscanthus gepflanzt, um einfach nachzuweisen, dass das einfach ist, dass es egal ist, wie kalt es über Winter wird. Ich habe auch für die Landesgartenschau in Schloss Diek bei Grevenbroich 15 Hektar Miscanthus auf einen Schlag angebaut. Und durch diese Nachweise haben das sehr viele gesehen, dass es funktioniert. Und mittlerweile ist es wie ein Selbstläufer. Ein Landwirt schaut sich beim anderen Landwirt an, wie man Miscanthus anbaut. Es ist ein Schneeballsystem und das machen mittlerweile immer mehr Landwirte. Die Schilfstangen lassen sich mit gewöhnlichen Maishäckslern zerstückeln. Zu Pellets gepresst dienen sie als Rohmaterial für ökologische Baustoffe. Abnehmer gäbe es reichlich, sagt Ralf Pude. Zum Beispiel eine Firma, die einen Ölbinder aus Miscanthus produziert, eine andere Firma, die biologisch abbaubare Blumentöpfe aus Miscanthus produziert oder eine Firma, die Lärmschutzwände, massive Wände aus Miscanthus gemischt mit Zement produziert. Und die andere Möglichkeit ist halt die energetische Nutzung. Und hier gibt es aber noch ein bisschen Forschungsbedarf, wie man die Inhaltsstoffe, die unerwünscht sind, wie Silizium oder Chlor, reduzieren kann. Aber da ist man schon sehr weit. Und es gibt auch schon Ofenbauer, die auch spezielle Öfen für die Verbrennung von Miscanthus produzieren. Steigende Ölpreise bescheren dem Turboschilf aus China einen zweiten Frühling. Auch in den USA und Kanada probt man inzwischen den großflächigen Anbau mit Know-how aus Deutschland.